dich, o Meister, nicht, warum ich dich bei Nacht ausfrage. Ich fürchte, dass bei Tage mein Ohnmacht nicht bestehen kann. Doch tröste ich mich, du nimmst mein Herz und Geist zum Leben auf und an. Weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren, nicht verloren werden. Weil alle, die nur an dich glauben, nicht verloren, nicht verloren.